Deutschlandradio Kultur. Feature. Die Lage ist ernst in der DDR im Dezember 1989. Die Gefahr von blutigen Auseinandersetzungen ist groß. Es muss gehandelt werden. Auf 16 Sitzungen kommen Vertreter der Opposition sowie der alten Parteien am zentralen runden Tisch zusammen und streiten um die demokratische Erneuerung in der DDR. Wir wollen die Kontrolle, der runde Tisch. Ich finde, dass eventuell ergänzt werden im Sinne dessen. Also für alle Neugierigen, hier liegt eigentlich nur die Tagesordnung. Ich lese Ihnen vielleicht doch vor, dann haben Sie da keine. Eine Nebenregierung kann man nicht sagen, aber es war natürlich eine Art Doppelregierung. Es gab ein doppeltes Machtzentrum. Zur Diskussion stellen. Es war für mich auf jeden Fall erstmal die Spitze des Diskussionsforums DDR. Also da kulminierte das, was es an Diskussionen gab über die notwendigen Veränderungen der Gesellschaft, über die Utopien, die es noch gibt. Ich glaube, auch deswegen gab es diese große Resonanz und die Begierde in der Bevölkerung, das zu verfolgen. Sie werden Verständnis haben angesichts des Andrangs, dass nachher für die eigentliche Gesprächssituation wir verabredet haben mit den Teilnehmern, dass nur die Agentur. Wir haben vor uns den Text der Erklärung. Da war natürlich auch ein Ausdruck des Versuchs, eine Demokratisierung eines durchaus diktatorischen Staatswesens. Also es war der Versuch, also auch noch selbst befreien. Es war wirklich eine Schule der Demokratie, zwar für uns, die daran gearbeitet haben, aber ich glaube auch für viele in der DDR, die das am Fernseher verfolgt haben, ganz einfach, weil wir in einer schwierigen, gesellschaftspolitisch schwierigen Situation lernen mussten, mit unterschiedlichen Positionen umzugehen, nach Wegen und Lösungen zu suchen, also auch politisch Handelnde zu werden. Eine Zwischenstation, eine heute vergessene Zwischenstation. Denn solange man miteinander spricht, schlägt man sich nicht gegenseitig tot. Er war eine Übergangsinstitution für eine gefährliche Zeit, denn gefährlich war sie, es hätte jederzeit umschlagen können in blutige Auseinandersetzungen. Und ein Hauptziel war, ohne Blutvergießen über diese Umbruchzeit hinwegzukommen und die Gesprächsmöglichkeiten im Gang zu halten. Denn solange man miteinander spricht, schlägt man sich nicht gegenseitig tot. »96 Tage. Der zentrale runde Tisch im letzten Jahr der DDR«. Feature von Barbara Felsmann. Herbst 1989. Die DDR ist in einer tiefen Krise. Menschen flüchten, demonstrieren, fordern Reformen. Bereits bestehende oppositionelle Gruppierungen und Organisationen treten in die Öffentlichkeit. Neue gründen sich. Die offiziellen Feiern zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober werden von Protestkundgebungen begleitet. Unsere Freunde in aller Welt, seien versichert, dass der Sozialismus auf deutschem Boden, in der Heimat von Marx und Engels, auf unerschütterlichen Grundlagen steht. Und unter massivem Polizeieinsatz gewaltsam aufgelöst. 11 Tage später wird Staats- und Parteichef Honecker zum Rücktritt gezwungen. Zeitgleich bilden 7 oppositionelle Vereinigungen und Parteien eine Kontaktgruppe. Gemeinsam will man über Möglichkeiten der Demokratisierung der DDR nachdenken, vor allem aber die SED-Regierung zu einem Dialog mit der Bürgerbewegung zwingen. Die Kontaktgruppe tagt, noch unter konspirativen Bedingungen, zum ersten Mal am 30. Oktober, 10 Tage vor dem Mauerfall. Das Besondere war, diese Vorbereitungsgruppe für den zentralen runden Tisch fand in Privatwohnungen oder im Sprachenkonvikt statt. Bei Dr. Ullmann oder eben in der Torstraße, damals noch Flempikstraße, und so in etwa einmal wöchentlich. Und das waren Vertreter der Initiative für Frieden und Menschenrechte, ich von den Grünen und die Gründer der SDP, Markus Meckel oder eben Martin Gutzeit gehörten dazu, aber auch von Demokratie Jetzt oder von anderen Gruppen. Carlo Jordan arbeitet seit 1970 in konspirativen Zirkeln mit, später in verschiedenen Ökokreisen unter dem Dach der Kirche. Mitbegründer der Berliner Umweltbibliothek sowie des grünen Netzwerks Arche und dessen Samizdat-Zeitschrift Arche Nova. November 1989 Mitbegründer der Grünen Partei. Ferner nehmen an den Treffen Mitglieder des Neuen Forums, des Demokratischen Aufbruchs und der Vereinigten Linke teil. Der Dokumentarfilmregisseur und Bürgerrechtler Konrad Weiß vertritt die Bewegung Demokratie jetzt. Der Runde Tisch ist initiiert worden von der Bürgerbewegung Demokratie jetzt. Es gab ja in unseren Reihen eine ganze Reihe von Leuten, die intensiven Kontakt nach Polen hatten, insbesondere Ludwig Mehlhorn und Stefan Bickert. Und die hatten dort vor Ort sehr genau dieses Modell studiert des Runden Tisches und haben das in die Debatte in dieser Krisenzeit als Instrument für die Veränderung eingebracht. Der Impuls kam natürlich aus Polen. Dort gab es ja bekanntlich Anfang 1989 einen Runden Tisch und da war natürlich in Polen der Ansatz, die ersten Wahlen vorzubereiten. Ähnlich war es natürlich in der DDR. Wir hatten im Mai 1989 den Wahlbetrug erstmals wirklich nachweisen können durch unabhängige Wahlkontrolleure und sind darauf gekommen, also 98-99% Zustimmung zu den Kandidaten der Nationalen Front, wie von Egon Krenz verkündet, waren es nicht. Es waren vielleicht immer noch 80%. Aber eben 20% waren vielleicht dazu gelogen. Und da wir das dokumentieren konnten, hatte das auch bis in den Apparat der SED, bis in den Apparat des Staates hinein seine Wirkung. Und um also eben von diesem Instrument des Wahlbetrugs, ein Instrument eigentlich eben, ja, der Diktatur zur Demokratie übergehen zu können, war so unsere Idee, diesen Übergangsprozess nach polnischem Vorbild mit einem runden Tisch führen zu können, an dem sowohl die alten als auch die neuen politischen Kräfte gleichberechtigt die Modalitäten des Übergangs zur Demokratie aushandeln sollten. Berliner Zeitung, 23. November 1989. In Verwirklichung des Aktionsprogramms der SED schlug das Politbüro des Zentralkomitees der SED gestern vor, dass sich die in der Koalitionsregierung vereinten politischen Parteien gemeinsam mit anderen politischen Kräften des Landes an einem runden Tisch zusammenfinden. Und die SED-PDS hat dann versucht, das auf ihre Fahnen zu schreiben. Also ich glaube, das war sogar Krenz, der dann behauptet hat, die SED hätte diesen runden Tisch vorgeschlagen. Also es war offenbar ein ganz brauchbares Modell, aber die gedanklichen Väter liegen eindeutig bei Demokratie jetzt. Aber die gedanklichen Väter liegen eindeutig bei Demokratie jetzt. Geheime Vorgespräche mit Vertretern der Kirche finden statt. Die Kontaktgruppe bittet sie, den Vorschlag für einen runden Tisch an die SED-Regierung heranzutragen. Dabei verständigen sie sich auch über eine mögliche Zusammensetzung. Da gab es dann bald die Idee, dass man eine Parität zwischen alten und neuen politischen Kräften herstellt. 15-15. Die SED und die vier Blockparteien, angefangen bei der CDU bis hin zur Bauernpartei, sollen mit jeweils 3 Sitzen am runden Tisch vertreten sein. Ihnen stehen die 7 neuen Parteien und Organisationen mit jeweils 2 Sitzen gegenüber. Das neue Forum als die zahlenmäßig stärkste oppositionelle Gruppierung bekommt dabei ein 3. Mandat zugeteilt. Die 7 Initiatoren des runden Tisches haben sich an die Kirche gewandt, und zwar an Bischof Forck, und der vermittelte das weiter an den Bund der evangelischen Kirchen mit der Anfrage, können Sie uns einen Raum stellen, und zweitens können Sie die Einladung aussprechen und drittens können Sie das Gespräch eröffnen. Oberkirchenrat Martin Ziegler, Leiter des Sekretariats des Bundes der evangelischen Kirchen. Und das lief bei mir über den Schreibtisch und so bin ich dann vom Vorstand der Konferenz der evangelischen Kirchenleitung benannt worden als der, der das machen sollte. Und zwar war das nur vorgesehen für eine Sendung. Am 30. November erfolgt die offizielle Einladung zum Rundtischgespräch. 7. Dezember 1989, 14 Uhr. Gemeindesaal der Brüdergemeinde im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Berlin. Nach der Begrüßung durch Oberkirchenrat Martin Ziegler wird es eine Vorstellung der Gesprächsteilnehmer geben. Dann wird man sich über die Gesprächsthemen am heutigen Tag verständigen. Als die Teilnehmer des Runden Tisches mitgekriegt hatten, wie schwierig das ist mit dem Moderieren, haben sie darauf verzichtet, weiterhin zu fordern, dass im Wechsel die Moderation gemacht wird. Einmal von Seiten der Partei, andererseits von den Seiten der Gruppierung. Und in der dritten Sitzung haben sie dann bei einer Stimmenthaltung beschlossen, dass die drei Geistlichen die Moderation auf Dauer machen soll. Monsignore Dr. Karl-Heinz Ducke delegiert zum Rundtischgespräch von der katholischen Kirche, der methodistische Pastor Martin Lange von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und eben Martin Ziegler. Die Tisch kann und will nach unserer Auffassung keine Nebeninstitution sein. Sie kann und will kein Ersatz für Regierung, Staatsrat und Volkskammer sein. Doch können aus diesem Gespräch, und das hoffen wir sehr, Anregungen und Vorschläge erwachsen, die von Volkskammer und Regierung aufgegriffen und in die fälligen Entscheidungen einbezogen werden sollten. Schlichter Raum mit nur einem Stern und dort den Rundtisch. Und hinter dem Rundtisch war relativ wenig Platz, sodass also immer ein unheimliches Gedrängel war und wir uns auch kaum bewegen konnten. Und teilweise war das noch mit Aufstehen und Vorstellen und da musste man beinahe hinter sich die Kameraleute beiseite drücken und die kamen aus aller Welt, also unglaublich, drei Kamerateams allein aus Japan und aus Amerika, aus England und jedenfalls war da immer eine furchtbare Enge und das hat sich erst bis zum Ende hin dann ein bisschen entspannt, weil ja der erste Runde natürlich auch viele Stunden ging. Der begann gegen Mittag vielleicht und endete gegen Mitternacht. Wir stellen die Forderung, dass wir am runden Tisch mit dabei sind. Wir vertreten fast 9 Millionen Nachrichten, die 2 Millionen organisiert in der IG Metall, in Metallurgie. Wir verlangen, dass wir mit dir am runden Tisch mitwirken können. Noch vor der offiziellen Begrüßung kommt es zum Eklat. Vertreter der Ostdeutschen Gewerkschaft fordern die Teilnahme am runden Tisch. Und im Vorraum demonstrieren Frauen vom 4 Tage zuvor gegründeten unabhängigen Frauenverband für ihre Zulassung zu den Beratungen. Also erstmal gehörte ich ja zu den Protestierenden. Tatjana Böhm, Soziologin, Mitbegründerin des Unabhängigen Frauenverbands. Die bei der ersten Sitzung des Runden Tisches protestiert haben. Also da haben wir einfach gesagt, also ohne Frauen ist kein Staat zu machen. Hatten also bestimmte Leute damals von der SDP oder auch Herrn Uhlmann also schon gesagt, also wir machen da eine Aktion und hatten auch begründete Forderungen, hatten auch gute Argumente und dann war ja das ewige Tobabo, dass der rote Tisch nicht anfing, weil die Frauen protestiert haben. Und da ist ja dieser Beschluss gekommen, dass die Frauen auf der Seite der Bürgerbewegung, also auch als dezidierte Bürgerinnenbewegung, zum runden Tisch gekommen sind. Wir hatten auch sehr originell protestiert, also teilweise mit Kochtöpfen geklappert und Heidenlärm gemacht. Zum Beispiel die Moderatoren des runden Tisches, die waren am Anfang doch sehr irritiert. Also besonders Herr Ziegler. Wollen Sie dies nochmal jetzt? Ja, mit dem Unabhängigen Frauenverband war das ein bisschen schwierig, weil da auch eine Reihe von Vertreterinnen drin waren, die auch gut und gerne auf der Seite der Altparteien hätten sitzen können. Das war also da etwas durchwachsener. Deswegen gab es gegen den Unabhängigen Frauenverband auch Vorbehalte. Da kamen einige eben auch aus der SED und das war bekannt. Also insofern musste das erstmal geregelt werden. Schließlich darf der Unabhängige Frauenverband mit 2 Vertreterinnen am runden Tisch Platz nehmen. Und um wieder eine Parität herzustellen, werden auch 2 Vertreter der Gewerkschaft zugelassen. Inhaltlich bin ich selbstverständlich dafür, dass die Frauenbewegung hier beteiligt wird, weil ich auch davon ausgehe, dass die Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen bei uns unterrepräsentiert sind. Und selbstverständlich bin ich dafür, dass der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund teilnehmen kann. Wie man ihn auch immer sieht oder ansieht, er vertritt in erster Linie die Arbeiter. Und ich finde es eigentlich nicht gut, wenn wir hier als erstes mal die Arbeiter ausschließen. Und das wäre der Eindruck, der nach draußen entsteht. Und das kann, glaube ich, dem Runden Tisch nur schaden. Ab der zweiten Sitzung erhalten außerdem die Grüne Liga auf Seiten der Bürgerbewegung und die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe auf Seiten der alten Kräfte jeweils 2 Sitze. Von nun an wird bis zur 16., der letzten Sitzung am zentralen Rundentisch, mit einem Stimmenverhältnis von 19-19 verhandelt. Wir verständigen uns, dass wir eine halbe Stunde Pause machen. Nachdem die Frage der Neuzulassungen geklärt und die Vorstellung aller Teilnehmer beendet ist, werden die Medienleute gebeten, den Raum zu verlassen. Nur Klaus Freimuth, der Dokumentarfilmer vom Neuen Forum, darf bleiben. Freimuth hat alle Sitzungen gedreht. Bei der ersten Sitzung gab es keine Live-Übertragung. Es gab auch Vorbehalte, und zwar seitens der alten Parteien. Die wollten sich ungern so präsentieren, wie sie sind, mit ihren ganzen Macken, die sie zu der Zeit noch weiß Gott hatten. Aber es gab auch innerhalb der Bürgerbewegung Vorurteile gegen DDR-Medien. Die trauten denen nicht recht. Also da habe ich mich dann wirklich sehr intensiv mit verbannt, und das kam dann auch mit Hilfe der Moderatoren zu dieser Entscheidung, dass dann diese Live-Übertragung stattfinden konnten. Also es sind, noch einmal zum Verständnis, Agenturen gebeten worden, hier diesen Verlauf zu begleiten, und alle anderen Presseleute sind herausgebeten worden. Jetzt hören wir, dass einige da sind. Wir müssen fairerweise sagen, dass wir darüber sprechen müssen. Es war einfach ein großes Informationsbedürfnis, und natürlich war es wichtig, dass all das, was dort am runden Tisch besprochen wurde, eben auch öffentlich gemacht wurde, und zwar möglichst authentisch. Und immer wieder bin ich auch angesprochen worden in den Jahren darauf, im Osten wie im Westen, von Leuten, die erzählt haben, dass sie also wirklich gebannt die ganze Zeit am Fernseher gesessen haben, das mitverfolgt haben. 7. Dezember 1989. Von 14 Uhr bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages hinein ringen die 38 Vertreter des runden Tisches um die Geschäftsordnung. Vor allem aber verständigen sie sich auf ein gemeinsames Ziel und machen es öffentlich. In einer Erklärung zum Selbstverständnis des runden Tisches. Ich hatte schon zitiert, die Teilnehmer des runden Tisches treffen sich aus tiefer Sorge um uns und eine Krise geratenes Land. Dieser Text steht jetzt zur Abstimmung. Gibt es zunächst dazu Anfragen oder Änderungswünsche? Die Teilnehmer des runden Tisches treffen sich aus tiefer Sorge um unser in eine Krise geratenes Land, seine Eigenständigkeit und seine dauerhafte Entwicklung. Sie wollten eine veränderte DDR. Ein in die Krise geratenes Land sollte demokratisch aufgebaut werden. Die Teilnehmer fordern die Offenlegung der ökologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Situation in unserem Land. Obwohl der runde Tisch keine parlamentarische oder Regierungsfunktion ausüben kann, will er sich mit Vorschlägen zur Überwindung der Krise an die Öffentlichkeit wenden. Er fordert von der Volkskammer und der Regierung, rechtzeitig vor wichtigen rechts-, wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen informiert und einbezogen zu werden. Er versteht sich als Bestandteil der öffentlichen Kontrolle in unserem Land. Geplant ist, seine Tätigkeit bis zur Durchführung freier, demokratischer und geheimer Wahlen fortzusetzen. Wer diese Erklärung in der veränderten Fassung, die wir eben festgelegt haben, annimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Gibt es Stimmenthaltungen? Diese Erklärung ist einstimmig angenommen. Weiterhin wird abgestimmt über den Termin für die ersten freien Wahlen in der DDR, der 6. Mai 1990. Es wird beschlossen, einen Entwurf für eine neue Verfassung zu erarbeiten und diesen nach den Wahlen durch einen Volksentscheid bestätigen zu lassen. Und während vor dem Gebäude demonstriert wird, ist eine ganz große Menschenmasse mit Trommeln, Pfeifen, Schreien, Stasi raus. Vor der Tür wollte ich es nur sagen, es ist eine ziemlich große Menschenmenge, ich hoffe nicht, dass sie reinkommt, noch stehen sie vor der Tür. Geben die Teilnehmer eine Erklärung zur Rechtsstaatlichkeit in der DDR heraus. Die Regierung der DDR wird aufgefordert, einen sofortigen Maßnahmeplan öffentlich bekannt zu geben, wie durch Sicherungskräfte des Ministeriums des Innern alle Dienststellen des Amtes für nationale Sicherheit auf allen Ebenen unter Kontrolle gestellt werden, damit keine Vernichtung von Dokumenten bzw. Beweismaterial erfolgen kann und Missbrauch ausgeschlossen wird. Die Regierung der DDR wird aufgefordert, das Amt für nationale Sicherheit unter ziviler Kontrolle aufzulösen und die berufliche Eingliederung der ausscheidenden Mitarbeiter zu sichern. Das war natürlich auch nicht so klar, wie die Sache ausgehen würde. Also in den Verhandlungen, sicherlich hatten sich jetzt schon einige der Blockparteien von der Vorherrschaft der SED emanzipiert. Aber wie die sich jetzt so verhalten würden, war ja auch nicht klar gewesen, dass es dann also am zentralen Rundtisch gleich bei der ersten Sitzung eine Mehrheit für die Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit gab, fand ich dann schon überraschend. Dezember 1989. Dritte Sitzung des zentralen runden Tisches. Im Mittelpunkt der Diskussion stand die Erörterung der Wirtschafts- und Finanzlage der DDR, wozu die stellvertretende Ministerpräsidentin für Wirtschaftsfragen, Professor Christa Luft, einen Bericht gab und Fragen beantwortete. Berliner Zeitung vom 23.-24. Dezember 1989. Gegenwärtig ist die DDR zahlungsfähig. Würde diese Zahlungsfähigkeit eingeschränkt, würden andere uns von außen diktieren, würden wir also sozusagen im Bürgergriff sein. Dies zu verhindern, ist auch unsere gemeinsame Aufgabe. Das war ein absolut inkompetentes Zeug, was da als Wirtschaftsaussagen getroffen worden ist. Aber es war insofern nicht überraschend, weil ich viele der Leute, die für Wirtschaft verantwortlich waren, in den Ministerien und so als außerordentlich inkompetent erlebt habe. Es ging schon manchmal heiß her. Also es ging zum Beispiel, wenn bestimmte Sachen von Regierungsseite nicht geliefert wurden, war eben immer, wir lösen den runden Tisch auf. Was mir vor allem auch aufgefallen ist, dass es auf der anderen Seite bei denen, die politisch Verantwortung hatten oder noch hatten, auch sehr viele gab, die auch wirklich noch nicht begriffen hatten, dass es mit ihnen zu Ende ist und die dann halt versucht haben, die mit den alten Methoden, mit dem alten Vokabular weiterhin Politik zu machen. Mit den alten Methoden Politik zu machen, schloss auch ein, die reale Situation in der DDR zu beschönigen, Probleme, Missstände zu verschweigen und vor allem die Mitschuld an der Krise zu vertuschen. Gegen die Vertuschungsversuche, gegen das, was in den Ministerien gelaufen ist, hatte der runde Tisch überhaupt keine Chance. Wir wussten ja auch nicht, wie ein Staatsapparat funktioniert. Also es war ein etabliertes System, wo es natürlich durchaus auch Reformkräfte gab. Aber wie weit die Reformen gehen sollten, das war ja überhaupt nicht klar. Und es ging natürlich auch um Machterhalt. Also und es ging auch um den Machterhalt der alten Blockparteien. Also es war natürlich kein 50-50-Machtverhältnis. Es war vielleicht 5% zu 95% oder so. Und es ging natürlich auch um Machterhalt. Und es ging auch um den Machterhalt der alten Blockparteien. Also in dem Sinne, wie das ein reguläres Parlament kann, also eben den ganzen Regierungsapparat zu kontrollieren, das hatten wir natürlich nicht. Aber in der Kürze der Zeit und in dieser revolutionären Situation war es trotzdem gut, dass wir also die Regierung Modrow da auch vorladen konnten. Und die haben dann eben auch Berichte abgegeben zur wirtschaftlichen Lage oder zur Lage der Staatsfinanzen. Und sicherlich werden sie uns nicht alles gesagt haben, aber überhaupt, dass sie das schon sagen mussten, war ja neuartig. Vorher waren das ja Dinge, die in der DDR alle geheim waren. Wäre es Ihnen möglich, zum 3. Januar, weil jetzt der Wirtschaftsausschuss ist, das ist Mittwoch, der 3. Januar, dass wir da ganztägig über die Wirtschaftsfragen sprechen können. So war ein Vorschlag. Ganztägig. Vielen Dank. Vierte Sitzung des zentralen runden Tisches am 27. Dezember 1989. Von nun an finden die Tagungen im Konferenzhaus des Ministerrates im Schloss Niederschönhausen, Berlin-Pankow statt. In der zum Teil langatmigen und kontroversen Nachmittagsdiskussion ging es zuerst um das Verhältnis zur Regierung Modrow. Vertreter der Opposition warfen der Regierung vor, dass Erwartungen zur Offenlegung der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Situation nicht erfüllt worden seien. Einzelne Stimmen hielten ihr vor, den runden Tisch als Feigenblatt zu missbrauchen, um vollendete Tatsachen zu schaffen. Berliner Zeitung vom 28. Dezember. Das ging zum Beispiel darum, dass massiv auch versucht worden ist, die Ergebnisse der friedlichen Revolution zu unterlaufen. aus der SED heraus, aus dem Staatssicherheitsdienst heraus, aus verschiedenen Regierungsorganisationen heraus. Und da war es einfach notwendig, in bestimmten Punkten halt eben dafür zu sorgen, dass diejenigen, die bis dahin das Sagen hatten, zumindest kontrolliert werden. Es ging darum, dass die Armee im Schach gehalten werden musste, dass die Ministerien nicht eigenständig handeln, nicht irgendwelche idiotischen Aktionen unternehmen. Entschuldigen Sie bitte mal, könnten Sie Ihre Verhandlungen an den Seitentischen aufgeben, damit der Sprecher hier wirklich zu Wort kommen kann? Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die in meinen Arbeitsbereich Medien fiel. Es gab ja in der DDR ein sogenanntes Postzeitungsvertriebssystem. Das heißt, nur Zeitungen, die für den Postzeitungsvertrieb zugelassen waren, waren in der DDR zugelassen. Und das hieß automatisch, alle in der Bundesrepublik erscheinenden Zeitungen standen natürlich nicht in dieser Liste und waren deshalb nicht zugelassen. Und nun hatte der Postminister der DDR einen Deal ausgehandelt mit den 5 großen Verlagen, den 5 Big, dass deren Blätter zugelassen werden, also zum Beispiel Bild oder der Spiegel, und hatte als einzige Gegenleistung dafür von denen 50 alte LKWs bekommen. Das war natürlich eine völlig idiotische Handlung, das war ein Milliardengeschäft, was sie gemacht haben. Da haben wir dafür gesorgt, dass dieser Beschluss aufgehoben wird, dass die 5 Big nicht in die DDR kommen, aber dass dann, als dann die Postzeitungsliste geändert war beziehungsweise außer Kraft gesetzt worden war, dann alle westdeutschen Verlage und westdeutschen Zeitschriften die Möglichkeiten hatten, in die DDR zu kommen. Januar 1990, 7. Sitzung des Runden Tisches. Für diesen Tag ruft der Landessprecherrat des neuen Forums zu einer friedlichen Kundgebung vor dem Ministerium für Staatssicherheit in Berlin-Lichtenberg auf. Doch am Nachmittag geraten die Ereignisse außer Kontrolle. Die Stasi-Zentrale wird gestürmt. Da sammelten sich da relativ viele Leute. Und dann entstand eine Situation, dass die Hinteren, die Vorderen beinahe da gegen die Mauer quetschten. Und ein Fahrer hat dann das Tor eröffnet. Und wir bekamen laufend auch Informationen am zentralen Rundtisch. Und hatten an dem Tag also auch schon einen Regierungsbericht zur Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit gehört und wussten deshalb auch, wie viele Waffen noch in der Zentrale des Ministeriums lagerten, also wie viel Maschinenpistolen, wie viel panzerbrechende Waffen, also Panzerfäuste, wie viel Pistolen, wie viel Tonnen Munition dort lagerte. Und nun war natürlich die Gefahr gegeben, dass bei so einem unkontrollierten Sturm auf die Stasi-Zentrale diese Waffen freigesetzt werden. Und wir haben zunächst mal den Rundtisch unterbrochen, haben als Opposition verhandelt und wie gesagt, wir können jetzt hier nicht so weiter verhandeln und da passieren möglicherweise Sachen, die in die offene Gewalt umschlagen, und haben dann per Fernsehen über die Kameras zur Gewaltfreiheit aufgerufen und den Rundtisch abgebrochen. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich appelliere als Sprecher der oppositionellen Parteien und Gruppierungen, und ich denke, ich befinde mich da voll im Einklang mit den anderen Damen und Herren von den anderen Parteien. Bitte keine Gewalt. Bin dann gebeten worden, halt zur Ruhe und Besinnung aufzurufen. Und das habe ich dann auch spontan gemacht. Das war für mich alles auch neu, live über den Rundfunk und über das Fernsehen 5 Minuten lang, Leute zur Ruhe aufzurufen. Bitte keine Gewalt. Die Vertreter der Opposition werden sich jetzt sofort in Fahrzeuge begeben und in die Normannenstraße kommen. Wir stehen Ihnen zum Gespräch zur Verfügung. Wir werden Ihre Beschwerden, Ihre Sorgen entgegennehmen und wir werden selbstverständlich all das, was Sie uns vortragen, hier am runden Tisch besprechen. Noch einmal, bitte keine Gewalt. Im Januar 1990 spitzt sich die Krise in der DDR weiter zu. Nach wie vor verlassen die Menschen das Land Richtung Westen. 60.000 allein im ersten Monat des Jahres. Die Demonstrationen gegen die Politik der SED-PDS reißen nicht ab. Es wird in vielen Orten gestreikt und ein zügigerer Prozess der Erneuerung gefordert. Man hat fast den Eindruck, dass die Führung in Berlin sich mehr manchmal fürchtet und mehr Angst davor hat, vor dem Schrei "Wir bleiben hier" als von denen "Wir wollen raus". Wirtschaft und medizinische Versorgung drohen, auch durch die massenhafte Abwanderung zum Erliegen zu kommen. Die Sicherheit der Menschen kann nicht mehr gewährleistet werden. Die Modrow-Regierung befürchtet zu zerbrechen. Das Land läuft Gefahr, unregierbar zu werden. 9. Sitzung, 22. Januar 1990. Ministerpräsident Hans Modrow wendet sich mit einem Vorschlag an die Opposition. Ich ersuche alle am runden Tisch vertretenen neuen Parteien, mir Persönlichkeiten zu benennen, die bereit sind, als Mitglieder des Ministerrates in der Regierung einzutreten, um in der Regierung der Großen Koalition, die gegenwärtig tätig ist, auch ihre Arbeit aufzunehmen. Die Opposition ist sich uneinig, ob und unter welchen Bedingungen sie dieses Angebot annehmen soll. Zunächst mal gab es von Seiten der Grünen da eine Ablehnung. Also wir wollten jetzt die bestehende und durch die Wahlbetrügereien delegitimierte Regierung auch nicht mit Ministern stabilisieren. Aber es wurden dann nach etlichen Verhandlungsrunden nochmal Nachtverhandlungen angesetzt im Johanneshof. Am Abend des 28. Januar lädt Ministerpräsident Hans Modrow kurzfristig Vertreter der Blockparteien sowie der neuen Parteien und Vereinigungen des Runden Tisches ins Hotel Johanneshof, dem Gästehaus des Ministerrates, ein. Die Verhandlungen, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, sind nicht nur getragen von der Sorge um das Land, sondern auch von machtpolitischen Interessen, vor allem seitens der SED, PDS, CDU und SPD. Schließlich einigen sich, mit Ausnahme der Vereinigten Linken, alle Anwesenden darauf, eine Regierung der nationalen Verantwortung zu bilden. In diese Regierung entsenden nun die 8 oppositionellen Vereinigungen und Parteien, die dem Vorschlag zugestimmt haben, je einen Minister ohne Geschäftsbereich. Sie erhalten zwar Sitz und Stimme im Ministerrat, aber kein Ressort. Als Bindeglied zwischen dem zentralen runden Tisch und der Regierung sollen sie bei der Vorbereitung wichtiger Entscheidungen mit einbezogen werden. Wir konnten die Gesetzentwürfe und Beschlüsse des runden Tisches als Minister konnten wir in der Volkskammer vorstellen. Die wesentlichen Sachen wie Wahlgesetz, Parteiengesetz, sicher auch noch andere Gesetze für die kurze Zeit, die sind dann von uns in der Volkskammer vorgestellt worden und dann als Vorschlagsrecht der Regierung abgestimmt worden. Tatjana Böhm ist eine der 8 Minister ohne Geschäftsbereich. Sie setzt sich speziell für Frauenfragen ein. Zur Vorbereitung der Wahlen, also da hat mich die Volkskammer auch sehr, sehr feindlich behandelt. Es ging, dass Parteien ihre Wahllisten quotieren, damit Frauen gute Chancen haben, also damit mehr Frauen auf die Listen kommen. Also da habe ich eine Rede dazu gehalten, also als freundliche Aufforderung. Also da habe ich gedacht, okay, jetzt ziehst du High Heels an, jetzt machst du dich besonders schön und dann knallst du ihnen die Quotierung als einen ernsthaften Vorschlag vor. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht, oder dass wir auch mit waren bei Václav Havel. Der Modrow hat ja dann alle Petersilienminister mitgenommen. Ich habe gesagt, wir sind nur die Garnierung. Und was natürlich sehr frustrierend war, war der Besuch bei Helmut Kohl. Also da wurde mir schon klar, also die Macht liegt wo ganz anders. Da wurde mir schon klar, die Macht liegt ganz woanders. Verknüpft mit den Verhandlungen in der Nacht zum 29. Januar um eine Beteiligung an der Regierung wird auch die Frage nach der Vorverlegung des Wahltermins um fast 2 Monate. Da gab es dann plötzlich eine Allianz zwischen 3 Herren. Ibrahim Böhme für die SPD, der damals gestützt auf Wahlumfragen meinte, also er ist schon der Ministerpräsident und die SPD würde bei den ersten freien Wahlen so nahezu 50% bekommen. Dann Gregor Gysi, der jetzt das Problem hatte, dass die Partei also beständig an Mitgliedern verloren. Sie hatte 2,3 Millionen Mitglieder am Vorabend der Revolution und in der Revolution plötzlich nur noch 200.000. Und die Tendenz setzte sich dramatisch fort, und so, dass man eben hochrechnen konnte, also wenn der Wahltermin sehr spät stattfindet, dass die SED, PDS überhaupt kein Apparat mehr hat, um diese Wahl durchzuführen. Deswegen war Gregor Gysi auch bestrebt, früher wählen zu lassen. Und de Maizière für die CDU, der also schon so erste Kontakte wahrscheinlich zu Helmut Kohl hatte und sagte, naja, wir übernehmen das hier, wir hauen euch eine Wahlkampagne hin mit unseren eingespielten Stäben und ihr seid vielleicht dann die wirklichen Sieger. Jedenfalls diese drei Vertreter sehr unterschiedlicher Parteien am zentralen Rundtisch haben dann also irgendwo also Mehrheiten organisiert, dass eben der Wahltermin nochmal vorgezogen wurde und sie selbst auch in die Regierung Modrow eintreten. Sie sind über die Medien darüber bereits informiert worden, aber es muss ja der runde Tisch auch offiziell informiert sein über das, was gestern verhandelt worden ist. Es ist im Ergebnis Folgendes festgelegt worden. Angesichts der Situation in unserem Lande soll die Wahl für die Volkskammer vorgezogen werden auf den 18. März 1990. Ende Januar war es dann klar, dass bereits der 18. März Wahltermin wird. Und was auch den Charakter relativ schnell veränderte. Also mein Eindruck ist, dass also gerade die Parteien, die Bezugspunkt auf bundesdeutsche Parteien hatten, den runden Tisch nicht mehr inhaltlich in solcher einer Stellung lassen wollten, wie er im Januar und Anfang Februar hatte. Also da war deutlich, dass das Instrument des runden Tisches damit eigentlich sich aufgehoben hatte. Ich glaube, da gab es auch Debatten, dass er eigentlich sofort auch eingestellt werden könnte. Warum muss er noch weiter tagen? Weil jetzt steht ja fest, dass es relativ schnell ein gewähltes Organ gibt. Damit hätte sich der runde Tisch erledigt. Es gab auch gerade aus der Bürgerbewegung eigentlich auch eine ganz starke Position sein. Überhaupt das Instrument runder Tisch sollte auch ein Instrumentarium der Demokratie in einer weiter existierenden DDR oder eben auch in einem Vereinten Deutschland haben können. Also diese Debatten wurden auch darum geführt. Rainer Börner, Abteilungsleiter und Sekretär für Kultur in der FDJ-Bezirksleitung Berlin. Mitbegründer und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft junger Genossen und Genossinnen der SED-PDS. Ich war ziemlich erbost, dass sich Gregor Gysi so schnell davon zurückgezogen hatte. Und dafür jemand anderes, den man zwar auch nicht kannte, also der kein Repräsentant der alten Führung war, aber allein von der Außenwirkung des Auftretens, des Erscheinens eigentlich die Fortführung der alten Kultur der SED war. Und wir, Jan Bloch und ich, das ist ein Freund von mir, wir beide besuchten also Bisky auf. Wir haben uns fürchterlich echauffiert, wie sich die SED am runden Tisch präsentiert. Und dann sagt Bisky ganz genervt, dann mach doch selber. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir. Rainer Börner. Ab der 12. Sitzung am 12. Februar 1990 Mitglied des zentralen runden Tisches für die SED-PDS. Danke. Dann sehe ich, ja, Herr Börner. Ja, können wir davon ausgehen, dass die heute früh nicht behandelten Vorlagen von uns, die 12.8 und die 12.7, dann auch in die Anlage mit eingehen? Und besonders in der letzten Phase, im Blick auf die Wahlen, wurde es immer schwächer, denn die Parteien und auch die Gruppierung zum Teil interessierte gar nicht mehr, was am runden Tisch vor sich ging, sondern die waren voll schon in den Wahlkampf eingetreten. Während wir da am runden Tisch um Demokratie gerungen haben, um darum gerungen haben, dass es möglichst schnell und möglichst unblutig zu einer demokratischen Veränderung kommt, haben auf der anderen Seite viele dann auch ihre Schäfchen ins Trockene gebracht, haben gesehen, dass sie mit ihren Organisationen irgendwie über die Runden kommen, dass sie persönlich über die Runden kommen. Also das war schon eine ganz schwierige Gemengelage. Das war ein bisschen schwer zu durchschauen in dieser Zeit. Meiner Meinung nach gibt es auch einen einstimmigen Beschluss des Runden Tisches, dass Wahlkampf in Ostdeutschland nur von ostdeutschen Vertretern und ostdeutschen Parteien zu führen ist und es keine Einmischung von Seiten Westdeutschlands gibt. Also der Beschluss war ja natürlich zahnlos. Also der hat dazu geführt, dass Bündnis 90 und die Grünen und die Frauen, dass wir dann mehrere Barkasse hatten, um Wahlkampf zu führen und vielleicht ein bisschen Geld, um Plakate zu drucken, während auf der anderen Seite die geballte Macht der großen Parteien wirksam war. Naja, so Anfang Januar hatte der zentrale Runde Tisch wahrscheinlich die größte Nähe zum Willen der Bevölkerung in der DDR. Da gab es also eben Demonstrationen, selbst Ankündigungen von Generalstreiks, also wenn die Beschlüsse des Runden Tisches nicht umgesetzt werden. Und das kippte dann schon wieder ein bisschen, also mit dem Anwachsen der Wiedervereinigungsbestrebungen. Das kam ja mehr auch aus dem Süden der DDR. Die sagten also, was sollen wir da noch weiter verhandeln? Also wir wollen uns schnell der Bundesrepublik Deutschland anschließen und Kohl wird uns dann die blühenden Landschaften bringen. Und jetzt überhaupt die Frage eben, sollen wir noch eine neue Volkskammer wählen? Sollen wir noch eine neue Verfassung bekommen? Sollen wir eben einen langen ausgehandelten Einigungsprozess wirklich anstreben, um ein aufeinander, wie wir meinten, aufeinander zu reformieren, der beiden deutschen Landesteile als gleichberechtigten Prozess zu erreichen, das war vielen dann also ziemlich egal. Und unter dem Gesichtspunkt, dass eben der weite Teil der Bevölkerung nur ganz schnell Westler werden wollten damals, ist eben die Aufmerksamkeit also für den zentralen Runden Tisch zum Ende hin rückläufig gewesen, würde ich einschätzen. Der Vorplatz vor der Frauenkirche, wo der Bundeskanzler in wenigen Minuten erwartet wird, ist gesäumt von Tausenden von Menschen. Die meisten von ihnen führen Fahnen mit sich. Schwarz-rot-goldene Fahnen ohne das DDR-Symbol von Hammer und Zirkel. Sie führen Fahnen mit sich und Parolen, auf denen steht Einheit jetzt, Deutschland einig Vaterland, sozialistische Mangelwirtschaft, nein danke, wir sind ein Volk. Das hat der Runde Tisch nicht mitgekriegt, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung gewandelt hat. Die Leute wollten keine Experimente, also zum Ende. Also er hatte natürlich auch keine Chance, die Offerten, die von Kohls Seite kamen, also gegen die Offerten was entgegenzusetzen. Und die Offerte, einfach der Bundesrepublik beizutreten, da konnten wir mit den ganzen Ideen, das war dann ein Missverhältnis. Die Leute wollten keine Experimente. Und das war nun das Schlimme. Es gab keine Konzeption außer der Bundesrepublik, so schnell wie möglich Anschluss. Und darum wurde der Einfluss der Bundesrepublik immer stärker, auch bei der Frage der Gestaltung der Zukunft. Es gab keine Konzeption außer die Bundesrepublik. Dem zentralen Runden Tisch bleiben noch 7 Wochen bis zu seiner Auflösung am 12. März. Die Sitzungen, die gewöhnlich um 9 Uhr beginnen, enden nun in der Regel in den späten Nachtstunden. Fieberhaft wird gearbeitet, um noch die nötigen Gesetze, die eine freie, demokratische Wahl gewährleisten, auf den Weg zu bringen. Das Parteien- und Vereinigungsgesetz, das Versammlungs- und schließlich das Wahlgesetz. Und es gab eine Vielzahl von Dingen, die begonnen worden sind, einfach weil die Zeit drängt. Elfte Sitzung am 5. Februar 1990. Punkt 13 auf der Tagesordnung, die Kernkraft. Ich möchte fast vorschlagen, dass wir dies noch abhandeln vor einer kurzen Pause, um dann endlich die Mitarbeiter vom KKW Greifswald zu Wort kommen zu lassen. Das steht ja noch an. Herr Jordan, Sie haben das Wort. Wir haben das erste deutsche Atomkraftwerk in Rheinsberg abgeschaltet und die anderen folgten dann, sodass also in Ostdeutschland schon der Atomausstieg dann so 1991, 92 vollzogen war. Da kann man sagen, 30 Jahre eben vor einer möglicherweise und wir hoffen es mal erfolgreichen Energiewende in Deutschland. Ne? Also ist das für Ostdeutschland passiert durch eben die Entscheidung des zentralen Runden Tisches. Ne? Das ist ja noch auf einen Beschluss des Runden Tisches zurückzuführen, dass die Atomkraftwerke in der DDR abgeschaltet worden sind. Oder wir haben in bestimmten Bereichen auch noch Tatsachen schaffen können, zum Beispiel im Bereich des Naturschutzes, wo eine ganze Reihe von Naturschutzgebieten eingerichtet worden sind, die dann auch die Wiedervereinigung überdauert haben und bis heute als Naturschutzgebiet oder Biosphärenreservat vorhanden sind. 13. Sitzung am 19. Februar. Der zentrale runde Tisch lehnt einen einfachen Beitritt der DDR durch Ausweitung des Geltungsbereiches des Grundgesetzes der Bundesrepublik ab. Auch bei der letzten Zusammenkunft, der 16. Sitzung am 12. März, sprechen sich die Mitglieder des Runden Tisches gegen eine Übernahme des Grundgesetzes aus. Dafür wird von der Arbeitsgruppe Neue Verfassung der DDR ein Verfassungsentwurf entgegengenommen, der den gleichberechtigten Weg der DDR in die deutsche Einheit befördern soll. Also, meine Damen und Herren, ich bitte Sie eindringlich, das politische Anliegen unserer Arbeit, der Arbeit des Runden Tisches und der Arbeit der Verfassungsgruppe zu berücksichtigen. Der Runde Tisch war die wichtigste politische Institution dieser Übergangszeit und der Verfassungsentwurf ist das Vermächtnis dieses Runden Tisches. Für uns war damals wichtig, das war nochmal die Biermann-Aufarbeitung, dass niemand ausgebürgert werden darf. Wir hatten einen völlig modernen Begriff von Familie. Wir haben doch da gesagt, Familie ist, wo Kinder sind, beziehungsweise Menschen, für die du dich verantwortlich fühlst und sorgst. Das scheint sich jetzt in der Bundesrepublik zumindest teilweise durchzusetzen. Also, dass es nicht auf Ehe begründet ist. Ehe kann es sein, Ehe muss es nicht sein. Wir hatten dann natürlich eine Stärkung des Paragraphen 3 im Grundgesetz, also dass Fördermaßnahmen für Frauen möglich sind. Was damals schon ganz modern war, war diese keine Diskriminierung wegen sexueller Identität. Also wir hatten die Antidiskriminierungsfaktoren ausgeweitet. Es war damals drin verfassungsmäßig die Regelung, dass Abtreibung bis zur 12. Woche möglich ist als Entscheidungsfreiheit. Und dann gibt's eine Sache, dieser Satz, jeder schuldet jedem Anerkennung als Gleicher. Jeder schuldet jedem Anerkennung als Gleicher. Wer für die Vorlage 16.1, öffentliche Diskussion des Verfassungsentwurfs des Runden Tisches und Volksentscheid über neue Verfassung der DDR am 17. Juni 1990 ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Mehrheit. Die Verfassungsdiskussion, also für einen neuen Verfassungsentwurf, wurde dann eigentlich von den Parteien, die Partner im Westen hatten und sich ausrechneten, in der neuen Volkskammer die Übergangsregierung stellen zu können, sofort eingestellt. Das brauchen wir hier nicht mehr diskutieren, das entscheidet dann das neu gewählte Parlament. Die haben dann auch, wollten eigentlich gar nicht mehr, dass der Entwurf noch veröffentlicht wurde, was ja dann noch Gott sei Dank noch geschafft wurde. Das ist eigentlich untergegangen, dieser Entwurf, den kennt auch kaum noch jemand. Auch nicht, wenn ich die Fahne raushole. Gab ja schon eine Fahne mit dem, Schwarz-Rot-Gold mit dem, da wurde das DDR-Emblem überklebt mit der Schwerte zu Flugscharen. Darf ich bitten, wer ist dagegen? Es gibt 1, 2, 3, 4 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? Das sind 4 Gegenstimmen, 2 Stimmenthaltungen. Damit ist die Vorlage angenommen. Aber die ganzen Potenzen des Verfassungsentwurfs sind zu wenig genutzt worden. Nein, der Verfassungsentwurf ist ja noch in der Volkskammer diskutiert worden und sollte in den deutschen Einigungsprozess mit eingehen. Und das ist dann durch jenes berühmte Hammelsprungverfahren, wo die ostdeutsche SPD zum großen Teil gegen den Verfassungsentwurf gestimmt hat, dass er in die deutsch-deutsche Vereinigung und Verfassungsdiskussion einbezogen wird. Es gab zwar dann eine Verfassungskommission, aber die ganzen Potenzen des Verfassungsentwurfs sind zu wenig genutzt worden. März 1990. Der Runde Tisch beendet seine Arbeit. Die ersten freien demokratischen Wahlen stehen bevor und bis dahin hatten wir selbst unsere Arbeit befristet. Jetzt ist es an den Bürgern, ihre Entscheidung zu treffen und ein freies Parlament zu wählen, das nun die schweren und riesengroßen Aufgaben zu lösen hat, vor denen unser Land nach wie vor steht. Der Runde Tisch beendet seine Arbeit. Insgesamt war der Runde Tisch, ist er eigentlich seiner Funktion gerecht geworden. Freie, unabhängige, gleiche Wahlen in der DDR durchzusetzen. Dazu gehörte also die Schaffung eines Parteiengesetzes. Es musste überhaupt erstmal die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich unabhängige Parteien bilden, dass die Möglichkeit haben, politisch zu arbeiten. Dazu gehörte das Mediengesetz, denn freie Medien sind natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung für freie Wahlen. Dann war ganz wichtig der Anfang der Arbeit an einer neuen Verfassung. Es gab einige wenige Versuche im Bereich der Wirtschaft, etwas Ähnliches zu leisten. Das war ja alles sehr schwierig in dieser Zeit. Der Runde Tisch konnte was bewirken, indem er Vorschläge machte. Beschließen konnte er nichts. Er war immer darauf angewiesen, dass die Volkskammer seine Vorschläge aufnahm und in die Beschlussrunde brachte. Also das war wirklich eine solche Fülle von Dingen, wo einfach gehandelt werden musste, einfach weil es keine handlungsfähige DDR-Regierung mehr gab und wo einfach versucht werden musste, in dieser Übergangssituation bis zu freien Wahlen und bis zum Entstehen einer frei gewählten Regierung, halt Dinge einfach zu regeln und Dinge in dieser Krisensituation zu lösen. Es waren gut 3 Monate einer intensiven Arbeit in bewegter und bewegender Zeit. Und wir haben in dieser Zeit nicht nur miteinander gearbeitet am Wandel zum Besseren. Ich denke, wir haben auch Selbstwandlungen durchgemacht. Wir haben das Ministerium für Staatssicherheit aufgelöst. Wir haben die ersten Wahlen festgelegt. Wir haben das Wahlgesetz ausgearbeitet in der Situation, dass die alten politischen Kräfte delegitimiert waren. Wir aber nicht, vergleichbar wie in der CSSR, die Macht direkt übernommen hatten. Und deswegen natürlich auch einerseits also eine friedliche Revolution garantieren konnten, andererseits natürlich auch den alten politischen Kräften damit die Möglichkeit des Atemholens und der Neuorientierung offen ließen. Und unsere Aufgabe war eigentlich erfüllt mit den ersten freien Wahlen. Und na, die sind ausgegangen, wie sie ausgegangen sind. Das Wichtigste finde ich eigentlich, dass der öffentlichen Diskussion eine gewisse Struktur gegeben hat. Also Themen gesetzt hat, Denkanstöße gegeben hat, dass es eine Öffentlichkeit für die Gesellschaftskritik gab, die an DDR-Strukturen anzusetzen war und nicht nur Stasi natürlich sehr im Vordergrund, sondern in vielen anderen Politikfragen, die ja auch das Thema wurden, also auch Denkansätze verbreitet hat, in einer riesigen großen Öffentlichkeit. Bis hin eben auch zu den Ansätzen für den Vereinigungsprozess, was mit dem Entwurf des Verfassungsentwurfs doch ziemlich grundlegend war. Ging ja doch in die Richtung, was ist das für ein Gesellschaftsmodell? Welche demokratischen Formen kann diese zusammenwachsende Gesellschaft haben? Er hat eine Begegnungsplattform geboten für sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie die DDR verändert und erneuert werden kann. Und er hat dazu beigetragen, dass es nicht explosiv verändert wurde, sondern dass es alles ohne Blutvergießen in verhältnismäßig ruhigen Bahnen zu Veränderungen kam. Das waren alles wirklich ganz großartige Erfahrungen, dass es wirklich zu einem Sieg der friedlichen Revolution gekommen ist, dass diese friedliche Revolution wirklich erfolgreich gewesen ist und hingeführt hat zu einer eigenständigen, freien DDR, bis hin dann eben zur Wiedervereinigung, die ich mir nicht so schnell hatte vorstellen können. Ich denke, wir haben auch Selbstwandlungen durchgemacht, denn unsere Zusammenarbeit hier am Runden Tisch war auch eine Schule der Demokratie. »96 Tage. Der zentrale runde Tisch im letzten Jahr der DDR. Feature von Barbara Felsmann. Es sprachen Christine König, Oliver Broth und Maria Hartmann. Ton Hermann Leppich, Regieassistenz Matthias Caro, Regie Stefanie Lasai, Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.